Kundgabe 4478. Empfangen durch Bertha Dudder am 5.11.1948. Schicksal. Ausreifungsmöglichkeiten. Prüfungen. Jeder Gedanke an mich, jeder Ruf zu mir berührt mich, und ich lasse ihn nicht unbeachtet. Und so habe ich Kenntnis von dem ganzen Gefühlsleben des Menschen und weiß um seine innersten Regungen und so auch darum, wie sein Wille beschaffen ist. Und kommt dieser Wille mir entgegen, dann findet der Mensch in mir den treuesten Freund und fürsorgendsten Vater. Denn dann weiß ich, dass er zu den meinen zählen will und nehme ihn mit Freuden auf. Und dann ist dessen Schicksal nur eine Kette von Ausreifungsmöglichkeiten. Denn ihm will ich zur ewigen Seligkeit verhelfen und ihm auch das Erdenleben erträglich machen, was nur mit meiner Unterstützung möglich ist. Ein Mensch, der sich mir hingibt, gewinnt alles. Wer sich aber mir versagt, dem wird auch noch das genommen, was er sich bisher erworben hatte, was ihm durch meine Gnade vermittelt wurde und er unbeachtet ließ. Dem Ringenden strecke ich meine Hände entgegen, weil er mir zustrebt. Doch wer mir den Rücken zukehrt, den lasse ich dorthin gehen, wo es ihn verlockt, denn meine Warnungen verhallen ungehört an seinen Ohren. Und es braucht keiner, der zu mir will, zu fürchten, dass er sein Ziel nicht erreicht. Ich weiß um den Willen des Einzelnen, und seine Seele hüte ich vor dem Abfall von mir. Und darum könnet ihr ohne Sorge sein, so ich euch die Versicherung gebe, dass ihr zum Ziel gelanget, denn meine Liebe zu euch, meinen Geschöpfen, ist zu groß, als dass ich euch dem Gegner überlassen könnte, so ihr zu mir verlangt. Und wenngleich ihr oft durch harte Prüfungen gehen müsset, so soll euch der Gedanke immer tröstend sein, dass die Prüfungen von mir kommen und nur darum, dass eure Seele reifet in kürzerer Zeit, weil nicht mehr viel Zeit ist bis zum Ende. Bald habt ihr die Erdenlebensprobe bestanden und könnet eingehen in mein Reich als freie, selige Geister. Und ihr werdet das Ziel erreichen und mit mir euch vereinigen, weil ich euch gegenwärtig bin, so wie ihr im Gebet mich rufet und mein Wort zu empfangen begehret. Ich bin bei euch und bleibe bei euch bis zum Ende. Darum glaubet und liebet und hoffet, auf dass ihr als meine Kinder eingehet in mein Reich, so ihr von dieser Erde scheidet. Amen.